Nest, der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Tobias Stephan, auch bekannt als Extra Tobi, und heute Abend unterhalte ich mich mit Daniel über das Urheberrecht. Daniel, du bist nicht ganz unbekannt in der Piratenpartei. Nichtsdestotrotz bitte ich dich, dich mal eben vorzustellen. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Daniel Neumann, im Netz als Danielsan unterwegs, seit 2009 Pirat, 28, aus Neuss, Beisitzer am Landesvorstand, und ich mache seit anderthalb Jahren quasi die inhaltliche programmatische Arbeit beim Thema Urheberrecht. Urheberrecht ist ja, kann man so sagen, eines der Kernthemen der Piratenpartei. Wir sind viel kritisiert worden und da musste man wohl zu Recht sagen, dass wir da auch ein bisschen nachbessern mussten und konkreter werden sollten. Ja, das ist im Prinzip ein Extrakt aus unserem Offenbacher Papier. Das hatten wir damals als Ankündigung, als Grundlage zum Wahlprogramm verabschiedet. Und dementsprechend sollte auch ein Wahlprogramm folgen. Wir haben das versucht, so kurz und knapp auf die fünf, sechs wichtigsten Punkte zu reduzieren, die ich im Einzelnen ganz kurz durchgehe. Da wird auch keine lange und großartig formell juristische Geschichte werden. Also wir haben zum einen so die Sachen drin, ne, dass wir erstmal die Schutzfristen ansprechen, dass sie halt von 70 Jahren nach dem Tod auf 10 Jahre nach dem Tod verkürzt werden sollen, dass für Filme und Software dann nochmal kürzere Schutzfristen gelten. Wir haben als nächsten Punkt die Stärkung von Nutzern drin, sprich dieses das ganze Themengebiet, das Recht auf Privatkopie festschreiben, Remixes, Mashups erlauben, Kopierschutz verbieten und die Tauschbörsenlegalisierung. Daniel, mal eine Zwischenfrage. Ja. Erstmal, was ein Remix ist, kann sich jeder vorstellen. Was ist ein Mashup? Ein Mashup ist im Prinzip eine erweiterte Form des Remix, also in dem verschiedene Medieninhalte verschiedener Quellen miteinander vermischt und gemischt werden. Also es kann ein Video, das kann ein Zusammenschnitt verschiedener Videos mit verschiedenen Musiktiteln sein, um es mal irgendwie als bildliches Beispiel zu haben. Okay. Also einfach ein Gemische, wenn man es sich so als Gedankenbrücke vorstellen wollen würde. Ja, wir müssen ja zwischendurch immer solche Fragen stellen, damit es auch für jeden klar ist, damit wir nicht nur Piratensprech haben, obwohl das auch kein Piratensprech ist, aber egal. Dann mal eben kurz die Verkürzung der Schutzfristen. Da muss ich doch mal fragen, warum wollt ihr denn den Erben von Künstlern das Recht an den Werken nehmen? Da gibt es im Grunde mehrere Gründe für. Also wenn wir uns mal streng ans Urheberrecht halten, ist so ein Werk eine sehr persönliche, geistige, individuelle Schöpfung, die auch persönlich mit seinem Schöpfer verbunden ist. Insofern kann man schon mal generell darüber diskutieren, ob es überhaupt möglich ist für Erben generell diese persönliche, geistige, innige Beziehung auch zu einem Werk zu haben. Das mal eher auf der philosophischen Seite. Auf der anderen Seite, in den meisten Fällen ist es, bringt es vielen Erben zum einen nichts, wenn die Sachen lange geschützt sind. Also interessant ist es eher in dem Moment, wo ein Urheber stirbt. In der Regel kommen dann nochmal, weiß ich nicht, irgendwelche Sonderkollektionen, Auflagen und sowas raus, und in den nächsten paar Jahren danach kann mit den Werken nochmal richtig was monetär erwirtschaftet werden, aber danach ist das oft uninteressant. Und ein Aspekt, der viel schädlicher ist, doch finde ich, den wir immer wieder erleben, ist, dass, das hat man beispielsweise bei den Loriot hier Briefmarken und was das war, dass das dann, wenn jemand gerade, der sehr angesehen ist, sehr bedeutend ist, stirbt und einfach wo ein großes gesellschaftliches Interesse an seinen Werken ist, einfach weil die Kunst von demjenigen gemocht und geliebt wurde und die einfach weiter und frei zu zirkulieren gewollt ist, dann eingeschritten wird von den Erben und das einfach unterbunden wird. Okay, Daniel, dann würde ich sagen, kommen wir auch direkt mal zum nächsten Punkt. Ja, der nächste Punkt wäre die Stärkung der Urheber, was so Sachen betrifft wie Buyout-Verträge zeitlich zu befristen auf höchstens 20 Jahre. Entschuldigung, Buyout-Verträge? Ja, müssen wir wieder erklären. Das sind Verträge, bei denen ein Urheber sämtliche Rechte an seinem Werk pauschal abgibt. Das bedeutet, es geht nicht nur darum, dass wir Werke irgendwann frei verfügbar machen wollen, sondern es geht auch darum, Urhebern die Rechte der Urheber zu stärken, weil es ja sonst immer heißt, die Piraten würden ja im Prinzip die Existenzgrundlage der Urheber auflösen wollen. Nee, selbstverständlich ist das unser Anliegen. Das ist ein ganz großes Anliegen neben dem anderen Punkt. Gut, dann mach weiter bei den Buyout-Verträgen. Also ja, Buyout-Verträge meinen halt Verträge, an denen die Urheber sämtliche Rechte je nach Branche, lebenslang bzw. bis über den Tod hinaus pauschal abtreten und danach letztendlich keine eigene Befugnis mehr über ihre Werke haben. Und hierfür wollen wir eine Obergrenze von 20 Jahren halt einführen. Dann gibt es noch andere Punkte, wie dass pauschal unbekannte Nutzungsarten eingeräumt werden können, was auch immer das mal sein soll. Wir wollen Zweitverwertungsrechte für Urheber einräumen, gerade im wissenschaftlichen Sektor, sodass diese, nachdem sie ein Werk an einen Verlag abgetreten haben oder ähnliches, selber dennoch nochmal ihr Werk erneut verwerten können, nach einer gewissen Zeitspanne. Das sind alles so Punkte, an denen wir ansetzen, um auch die Urheber wieder in eine handlungsfähigere Position zu bringen. Okay. Der fünfte Block wäre dann freie Bildung und Forschung. Der wichtige dritte große Punkt bei uns, den man relativ einfach darauf zusammenstauchen kann, dass im Bildungsbereich jegliche Nutzung aller Werke immer frei möglich sein soll. Ja, bitte? Das bedeutet, dass ich ein Buch als Buchautor für ein Schulbuch habe ich keine Urheberrechte? Das ist nicht so ganz richtig. Also eine Schule hat ja trotzdem gewisse Etats, die sie vorgeschrieben bekommt, die unter anderem zur Anschaffung von Lehrmitteln gedacht sind und sowas. Und natürlich sollen auch die Lehrmittel weiterhin angeschafft werden. Nur eben für den weiteren Gebrauch dieser Werke soll halt nicht weiter bezahlt werden müssen. Wenn da Kopien von einzelnen Seiten aus den Büchern gemacht werden oder wenn da auch Lehrmaterialien frei zusammengestellt werden, weil es für das Lehrpersonal einfach sinnvoller ist, das so in der Form für den Unterricht zu gebrauchen oder dass die Sachen auch dann im schulinternen Internet zur Verfügung stehen, etc. etc. Also hier geht einfach Freiheit für Lehrer und Schüler. Ich glaube, das ist verstanden. Genau. Das Ganze gilt halt auch für Universitäten, für Bibliotheken, auch im Bereich der Kindergärten. Da war ja das schöne Beispiel mit den Kinder wollen Sing-Aktionen aus dem letzten Jahr von den Musikpiraten. Also in all diesen Bereichen. Das gilt auch für Aufnahmen aus dem Radio und Fernsehen. Das gilt auch für Spielfilme. Weil solange alles sowas im Bildungsbereich genutzt wird und benutzt wird, besteht da zum einen kein kommerzieller Schaden in dem Sinne. Und Bildung ist einfach nach unserer Meinung her einfach zu wichtig und vor allen Dingen zu unterfinanziert, um da sich jetzt noch mit irgendwelchen großartigen Beschränkungen auseinandersetzen zu müssen. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum sechsten Punkt. Genau, der sechste Punkt, namentlich Forschung und Wissenschaft, ist tatsächlich neu dazu hinzugekommen. Der war vorher in der Langfassung aus Offenbach noch nicht enthalten. Kurz gesagt befasst er sich damit, dass öffentlich geförderte Forschung und Wissenschaft auch im Anschluss frei, komplett verfügbar sein soll. Wir haben, um die Arbeit wissenschaftlicher Verlage aufrechtzuerhalten, haben uns überlegt, okay, man kann eventuell eine maximale Sperrfrist von einem halben Jahr eventuell da einarbeiten. Aber nach einem halben Jahr sind auch in vielen Bereichen viele Sachen schon, ich will nicht sagen uninteressant, aber Forschung überholt sich halt auch ganz gerne oft und schnell und sollen anschließend vollumfänglich durch die Einrichtungen, die eben halt geforscht haben, frei verfügbar im Internet zur Verfügung gestellt werden müssen, sodass auch jeder einen Einblick in die Sachen erhält und jeder auf dem öffentlich geförderten Wissen weiterhin aufbauen kann. Aufbau auf öffentlich gefördertem Wissen ist ja ein Punkt, den man an vielen Stellen bei den Piraten wiederfindet. Insofern wird auch dieser Punkt höchstwahrscheinlich Zustimmung bekommen, würde ich jetzt mal behaupten. Dann würde ich sagen, machen wir weiter bei dem nächsten Programmpunkt. Ding, ding, wir sind jetzt bei PA125 und auch das ist ein Antrag von dir mit dem Titel Förderung alternativer Vertriebsmodelle. Da wird es ja interessant. Was habt ihr euch da überlegt? Wir haben uns einfach gedacht, dass wir ja durchaus neue Möglichkeiten der Finanzierung für Urheber finden müssen insgesamt. Und es gibt so viele schöne kleine Möglichkeiten, die sich in den letzten Jahren so langsam anfangen zu etablieren. Wir können dann nur Micropayment-Systeme nennen, Crowdfunding-Systeme etc. Ja, Moment. Micropayment und Crowdfunding. Entschuldigung, Verzeihung. Also Micropayment. Dafür bin ich ja da. Ich bin ja genau super. Dafür da. Also Micropayment, ohne jetzt namentlich Werbung für ein Unternehmen zu machen zu wollen. Meinst zum Beispiel, man liest einen Beitrag auf einer Seite oder guckt sich ein schönes Bild an, daneben gibt es einen kleinen Knopf, auf den klickt man drauf und dann gehen dann irgendwie 10, 20, 30 Cent, was auch immer, als Wertleistung quasi an den Urheber direkt. Also so Bezahlung im kleinen Stil, was durchaus funktionieren kann, wenn genug Leute das machen. Es gibt da durchaus auch einige bekanntere Podcaster, die sich ausschließlich fast dadurch finanzieren, davon auch ganz gut leben können. Und das ist eigentlich ein sehr schönes System. Wie interessant. Ja, nicht du, Leid, ne? Nein, das ist einfach ein sehr schönes und förderungswürdiges System, das man einfach ausbauen und vor allem verbreiten muss. Also wenn sich wenn man in den Bereich kommt, dass sich ein namhaftlicher Prozentsatz der Bevölkerung an so einem System beteiligen würde, das heißt dann mit 2-3 Euro insgesamt im Monat, könnte man dadurch schon viel bewirken und viel bewegen. Vor allem, weil das auch eine direkte Wertleistung an die Urheber bedeutet und nicht durch irgendwelche komischen Kanäle aufgeschlüsselt, krude verteilt wird oder sowas. Okay, und dann kommen wir zum Crowdfunding. Das Crowdfunding ist im Prinzip das Finanzieren eines Projektes durch Masse. Also jemand hat eine, weiß ich nicht, Idee für einen Film beispielsweise, stellt die auf einem entsprechenden Portal ein, sagt, ja, ich brauche dafür 50.000 Euro, um den zu finanzieren. Meistens sind so Aktionen noch mit irgendwelchen Angeboten verbunden, von wegen, ja, jeder, der mir dafür 50 Euro gibt, der kriegt nach Fertigstellung auch eine DVD mit irgendeinem besonderen Gimmick dazu oder sowas. Und das funktioniert durchaus auch recht erfolgreich insgesamt. Okay, dann würde ich dich bitten, da den Faden wieder aufzunehmen. Allgemein sind wir bei den Förderungen alternativer Vertriebsmodelle und jetzt haben wir die beiden Punkte verstanden. Okay, ja, und im Prinzip nichts anderes sagt unser Antrag, dass wir uns dafür einsetzen wollen, diese Modelle einfach in die breite Öffentlichkeit zu tragen, um dadurch einfach neue Finanzierungsmöglichkeiten für Urheber in der breiten Masse ermöglichen und etablieren zu können. Das setzt natürlich voraus, typisch Piraten, Vorschussvertrauen. Das heißt, die Leute geben, die Künstler geben dem Konsumenten etwas. Dazwischen sind natürlich die Verwertungsgesellschaften, fallen ja dann raus. Die Künstler würden direkt bezahlt werden, zumindest bei den Modellen, die du jetzt vorgestellt hast. Aber es geht auch darum, nicht nur diese beiden jetzt zu fördern, sondern nur Beispiele für förderungswürdige Modelle und die Freiheit, dass man sich noch mehr Modelle ausdenkt. Habe ich das so richtig verstanden? Ja, natürlich. Das betrifft jetzt nicht die beiden ausdrücklich beschriebenen Modelle von gerade, sondern einfach generell diesen Gedanken dahinter, die Möglichkeiten einer direkten Förderung, die eben durch das Internet gegeben sind, einfach zu unterstützen. Gut, dann machen wir wieder einmal Ding Ding und kommen zu PA 126. Und zwar ist es ein optionaler Wahlprogrammantrag, Gemeinfreiheit aller amtlichen Werke. Aje, was ist das denn? Ach, ja, zum einen, weiß ich nicht, optional, weil er erst nach der Fertigstellung der anderen an mich herangetragen wurde, ob wir den Punkt nicht auch reinbringen sollen. Das meint schlicht und einfach den Umstand, dass Ämter im Dienste der Öffentlichkeit tätig sind, regelmäßig auch Werke aller Art erschaffen. Ein Teil dieser Werke, wie jetzt Gesetze, sind zum Beispiel davon bereits ausgenommen. Die sind bisher aus dem Urheberrecht ausgenommen und gemeinfrei. Wir sind aber der Meinung, dass einfach pauschal gesagt alle amtlichen Werke, also alle Werke, die von Amts wegen erstellt werden, auch für alle verfügbar sein sollen. Okay, das ist nachvollziehbar, das ist verstanden. Dann können wir doch nun direkt zu PA 130 übergehen. Da habe ich jetzt hier nicht so viel stehen, nur in Kombination, das musst du mal eben ein bisschen erklären. Ja, das ist einfach ein kleiner Zusatzantrag. Ich habe den Antrag aus Offenbach in leicht abgeänderter Form, sodass er halt auch dem aktuellen Wahlprogramm entspricht, sprich auch diesen Punkt mit Bildung und Forschung drin hat und ein paar sprachliche Aufarbeitungen, Kürzungen etc. Also das Papier ist, glaube ich, 3 Seiten kürzer geworden. Inhaltlich hat sich da allerdings nicht so viel getan. Auf die Zahl der Punkte kann ich gleich nochmal angehen. Und dieser Wahlprogrammantrag PA 130 ist einfach dafür gedacht, wenn wir das Papier beschließen sollen, dass wir im Wahlprogramm noch einen Hinweis auf dieses Papier veröffentlichen. Um mehr geht es halt an der Stelle nicht. Gut, dann machen wir es da auch einfach kurz. Ja. Reform des Urheberrechts, PA 023. Das ist die Kombination mit PA 130. Genau. Das ist der Nachfolgeantrag im Prinzip von dem Papier aus Offenbach. Wie gesagt, das Ganze ein bisschen modernisiert, aufgeräumt, ein bisschen kürzer gehalten insgesamt. Formell halt und sprachlich auch ein bisschen angepasst und inhaltlich relativ identisch zu dem, was wir bisher haben. Die wichtigsten 2-3 Punkte sind, glaube ich, dass wir halt die Ausnahme für Forschung und Wissenschaft, die ich eben im Wahlprogramm beschrieben habe, jetzt auch in diesem Papier drin haben. Ein paar weitere Zahlenspielchen haben wir, also anstatt ausschließliche Nutzungsrechte auf 25 Jahre zu begrenzen, begrenzen wir die auf 20 Jahre. Und vielleicht noch ein Punkt, der eventuell etwas kritischer gesehen werden könnte, dass wir hatten ja damals festgelegt, dass diese Abgaben auf Speichermedien, CDs und etc. Höchstens 1% betragen sollen. In diesem Papier haben wir uns erstmal dazu entschlossen, den auf 5% anzuheben. Einfach, weil wir im gesamten Bereich der Bildung etc. ziemlich viele Abgaben insgesamt einstreichen und kürzen. Und es immer ein bisschen schwierig ist, mit Zahlen, die man nicht immer von überall her bekommt, gegenzurechnen, was das denn wirklich für konsequente Auswirkungen hat. Daher haben wir uns dazu entschlossen, den Puffer einfach so ein bisschen höher zu setzen. Das heißt nicht, dass wir ihn ausschöpfen wollen würden oder dass wir es generell als in Stein gemeißelt sehen, um die Abgaben auf Geräte haben zu wollen. Wir wollen uns einfach nur einen Puffer verschaffen, weil es immer noch den Umstand gibt, dass viele Urheber erst vergütet werden und dann darauf hingewiesen werden, dass sie ja noch Tantieme bekommen würden. Also wir wollen da nicht unnötig anderen einfach das Wasser abgraben. Also da bitte ich dann den Hörer, sich ein bisschen Mühe zu geben. Da muss man tatsächlich lesen, um da vernünftig abstimmen zu können. Macht euch die Arbeit, ist ein Kernthema der Piratenpartei und deswegen kämpft euch ein klein wenig dadurch. Okay, dann würde ich jetzt an der Stelle rübergehen zu einem etwas anderen Thema. Hier geht es um einen Programmantrag von Juribis, nämlich PA438. Ich lese das mal eben vor. Haftung für unberechtigte Abmahnungen. Ergänzung zur geplanten Neufassung von § 97a Urheberrechtsgesetz. Worum geht's da? Das ist eigentlich eine gute Frage. Also ich glaube, der Antragsteller hatte diese beiden Anträge damals formuliert, als Christopher Lauer sein Urheberrechtspapier ins Liquid Feedback eingestellt hat. Weil in meinen Anträgen einfach eine geplante Änderung, also bisher, zumindest in der, die wir jetzt vorgestellt haben, bezüglich der Abmahnungen nicht vorkommt. Es geht bei den Sachen, also der Ansatz beider Anträge ist sehr hehre. Beim ersten geht es einfach darum, zu sagen, wenn eine Abmahnung ungerechtfertigt ist, sollte das bitte doch erstattet werden können, alles. Beim zweiten Antrag geht es darum, dass erstmal angenommen werden soll, dass generell 100 Euro maximal für eine Abmahnung gelten und der Anwalt, wenn er eine Abmahnung verschickt, erstmal das halt in dieser Abmahnung direkt aushebeln und begründen muss, ansonsten gilt das halt nicht mehr. Also das verstehe ich, diesen Wahlprogrammpunkt muss ich jetzt einfach so sagen, 4.8, den verstehe ich deswegen nicht, vielleicht fehlt uns da jetzt auch eine Information, eine unberechtigte Abmahnung, die muss auch niemand bezahlen. Im Prinzip ja. Also, das Problem an der Sache ist natürlich, wer stellt fest, ob die jetzt unberechtigt war. Das kann letztendlich auch nur ein Gericht machen. Ja, das kann ein gegnerischer Anwalt natürlich machen, der kostet unter Umständen wieder Geld und damit wäre das einzuklagen und da wird es natürlich schwierig. Wahrscheinlich, jetzt müssen wir beide wahrscheinlich rätseln, greift der Punkt da an. Da wird sich jemand Gedanken zugemacht haben, die wir jetzt leider natürlich dann nicht so ausbauen können. Ja, wie gesagt, weil auch der zum Restprogramm einfach leider fehlt an der Stelle. Wie gesagt, die Intention ist hehre, unterstütze ich eigentlich auch ganz so, aber das ist halt, ja. Gut, lassen wir das so stehen. Dann hatte aber auch noch einen zweiten Programmantrag, der Juribis, nämlich den PA442. Da hast du gerade schon drüber gesprochen. Die gesetzliche Vermutung für die 100-Euro-Deckelung. Bisher ist es ja so, dass man sagt, ich glaube, da gibt es eine Deckelung, ich weiß nicht, 60, 80, 100 Euro oder 120, bin mir gar nicht sicher. 100, ja. Okay, ich hätte jetzt auch fast alles durchprobiert. Gibt es bereits eine Deckelung, die bezieht sich dann aber nur auf die kommerzielle Verbreitung und da liegt natürlich der Knackpunkt, denn kommerzielle Verbreitung wird schnell daraus gemacht, wenn nur genug Titel verbreitet werden. Deswegen, und es ist noch ein bisschen komplizierter, will ich jetzt nicht ausführen, aber diese Deckelung, die würde dann wahrscheinlich nur, also pauschal, erste Abmahnung 100 Euro, egal ob kommerziell, privat oder was weiß ich auch immer. Genau, ja, die Sache bei diesem Antrag ist, im Prinzip kommt es darauf an, was wir sonst beschlossen haben. Der Bezug fehlt halt leider auch zum Restwahlprogramm. Allerdings haben wir zum Beispiel in dem Positionspapier halt auch einen Punkt bei Abmahnungen drin, dass vor einer Abmahnung sowieso erstmal einfach ein formloser Hinweis erfolgen soll. Meinetwegen in einer Zeit von 2 Wochen, in dem man das Ganze bereinigen soll. Da müsst ihr euch leider jetzt auch ein bisschen durchwühlen, weil das Strafrecht halt echt eine unfruchtbare Sache ist, wo man auch nicht gerne zuhört. Also wir streichen. Entschuldigung, das ist Zivilrecht. Entschuldigung, ja. Zivil. Ich meine, die ganzen Sachen, die halt so Rechtsverstöße angehen, da streichen wir im Prinzip alles kreuz und quer zusammen. Wir verabschieden uns auch von diesem gesetzlichen Auskunftsanspruch, mit dem momentan die meisten, also die IP-Adressen für Abmahnungen etc. ermittelt werden. Also es hängt letztendlich davon ab, welche Anträge angenommen werden, ob dieser Antrag halt inhaltlich halt noch Sinn macht oder nicht. Also wenn das durchkommt, dass eine Abmahnung erstmal verschickt werden muss, die gebührenfrei sein muss und eine Frist von 2 Wochen gesetzt wird oder überhaupt eine Frist gesetzt wird, dann braucht sich keiner mehr um den Auskunftsanspruch kümmern, weil ich glaube, dass dann das vollkommen uninteressant ist für die Abmahnindustrie. Das ist zumindest unsere Intention dahinter, ja, genau. Also das wäre so meine Prognose, dann wird es nicht mehr funktionieren mit den Abmahnungen, denn wenn ich als Abgemahnter die Möglichkeit kriegt, das zu beheben, behaupte ich mal, dass in 99% der Verstöße, die es so gibt, da keine böse Absicht dahinter steht. Und der alleinige Hinweis darauf reicht eigentlich schon, dann wird es eingestellt, denn die Leute haben ja keine Lust, den Anwalt zu bezahlen. Genau. Gut, dann kommen wir doch mal, oh, das ist ja ein langes Wort, PA 286, da ist der Christian Hufgard zusammen mit dir beteiligt. Reform des Urheberrechtswahrnehmungsgesetzes. Ich gebe dir das Wort. Genau. Im Prinzip ist das das Gesetz, was die Handhabung aller Verwertungsgesellschaften regelt. Und wir beide hatten diesen Antrag in einer leicht anderen Form auch schon beim letzten Parteitag eingereicht. Gut, das war halt ein Personenwahlparteitag, deswegen kam halt nicht dazu. Es geht uns darum, einfach mal zu gucken, was können wir an oder sollten wir bei allen Verwertungsgesellschaften definitiv ändern, ohne jetzt den Blick auf eine gewisse gesonderte Verwertungsgesellschaft zu richten. Im Prinzip sind das inhaltlich 3 Punkte. Es geht erstmal darum, dass es so einen tollen Passus gibt, von wegen, dass Verwertungsgesellschaften dafür Sorge tragen sollen, dass kulturell bedeutende Werke und Leistungen zu fördern sind. Dem Umstand haben wir auch so Sachen zu verdanken, wie dass GEMA beispielsweise Werke in Unterhaltungs- und ernsthafte Musik aufteilt und denen je nachdem andere Schlüssel für die ganzen Sachen vergibt. Und das wollen wir einfach komplett da raus haben. Das soll auch für alle Verwertungsgesellschaften gelten. Weil deren Aufgabe ist es nicht, Kultur zu bewerten, sondern einfach Gelder zu verteilen, ganz neutral. Ja, bei der Problematik könnten wir jetzt, glaube ich, nochmal einen extra Podcast über eine Stunde machen, was sie sich alle für fiese Dinge ausdenken, aber genau, das deswegen, lassen wir. Deswegen möglichst einfach hier mal nur der einfache Hinweis, glaube ich, reicht dann. Ne? Ich rate dem geneigten Hörer mal, das Stichwort GEMA im Krähennest als Suchbegriff einzugeben, da gibt es ein bisschen was zu hören. Der nächste Punkt wäre, dass Verwertungsgesellschaften momentan verpflichtet sind, Vorsorge- und Unterstützungsleistungen zur Seite zu legen, was ja, weiß ich nicht, sozial gesehen eigentlich eine nette Sache ist. Allerdings ist das einfach nicht deren Aufgabe. Ich meine, wir leben halt in einem Sozialstaat. Es gibt genug Möglichkeiten oder genug Auffangmöglichkeiten im Rahmen unserer Sozialgesetze etc. Verwertungsgesellschaften sollten nicht verpflichtend dazu angehalten werden, da auch noch ein Auffangbecken zu schaffen. Weil es ist einfach nicht deren Aufgabe. Deren Aufgabe ist auch in diesem Fall einfach nur die Verteilung der Gelder. Die Mitglieder können das natürlich weiterhin machen, aber dass das zwanghaft vorgeschrieben ist, das soll einfach weg. So. Okay, auch das ist verstanden. So, der letzte Punkt ist wohl auch der bekannteste Punkt. Es geht um die Vermutung. Im Volksmund auch hier wieder eher bekannt als die sogenannte GEMA-Vermutung. Dass erstmal angenommen wird, dass jedes Werk erstmal ja bei der Monopolverwertungsgesellschaft auch angemeldet ist. Sprich, bei Musik wird erstmal davon ausgegangen, dass die GEMA auf jedem Musikstück die Rechte hat und dementsprechend muss erstmal an die GEMA gezahlt werden. Diese Vermutung wollen wir tipp und klar raushaben. Wenn eine berechtigte Zahlung besteht, soll das nachgewiesen werden, vernünftig, aber durch diese Vermutung besteht einfach eine Beweislastumkehr. Also für jemanden, der jetzt freie Musik aufführt oder grundsätzlich spielt, der muss quasi selber beweisen, dass er nur freie Musik spielt und das kann es einfach nicht sein. Und das ist ein Punkt, der aber auch für alle Verwertungsgesellschaften gilt, auch wenn er sicherlich bei der GEMA am ausgeprägtesten einfach vorhanden ist. Ja, da wären die schmutzigen Punkte, auf die ich gerade schon angespielt habe. Die GEMA-Vermutung ist deshalb ein Problem, weil vor allem auch eine Zahllast erstmal entsteht und dann muss prozessiert werden, wenn man sich dagegen wehren will. Und dass die Erfolgsaussichten sind natürlich schwierig. Und da sind wir auch in einem finanziellen Bereich, der so manche kleinen Unternehmer vernichtet, bevor er überhaupt in den Genuss kommt, einen Prozess gewonnen zu haben. Also schreiende Ungerechtigkeit, wenn ich das mal zusammenfassen darf. Ja, das ist eben das Problem an der Sache. Also Geld kriegt man durchaus zurück, man ist aber erstmal in der Zahlungsleistung und je nach Größe einer Veranstaltung etc. Ist das einfach nicht möglich, dann ein halbes Jahr oder so länger drauf zu warten, bis man das zurückbekommt. Und einen Kredit von der Bank mit der Sicherheit, ich gewinne ja den GEMA-Prozess, gibt es sicherlich nicht. Ja, auch der würde ja kosten, der Kredit. Also insofern ist es einfach auch eine Ungerechtigkeit, ne? Ja, selbst wenn die GEMA das bezahlen würde, das wäre nicht zu halten. So, dann gibt es ja noch ein paar Positionsanträge und Grundsatzanträge, die wir nur kurz anreißen wollen. Und dann werden wir auch langsam zum Ende kommen. Daniel, dann umreißt das mal eben kurz. Ja, neben der Neuauflage des Offenbacher Papiers haben wir unter anderem noch den P034 vom Andy Popp, der sich der allgemein ein Positionspapier zur Förderung von Crowdfunding darstellt. Um es irgendwie kurz zusammenzufassen, in dem Papier möchte er gerne, dass wir uns für die Förderung und Subventionierung von Crowdfunding einsetzen, dass wir einen sogenannten Crowd-Bonus einführen, sprich, dass Werke, dass ein Topf geschaffen wird und Werke, die halt über Crowdfunding finanziert werden, anteilig aus diesem Pot nochmal finanziert oder gefördert werden zusätzlich. Das soll auch nicht maßlos geschehen, das soll auch zeitlich befristet sein, das Ganze, soll einfach nur dazu dienen, den Aspekt des Crowdfundings öffentlichkeitswirksam und in breiter Weise zu unterstützen und möglichst zu etablieren. Okay, dann springt zum nächsten. Ja, dann kommen wir zu dem Grundsatzprogramm. PA079, Knattertom. Wir haben ja einen Grundsatzprogrammantrag PA079 vom Knattertom. Der eigentlich nur eine kurze formelle Änderung im Grundsatzprogramm fordert, bezüglich des Punktes der nicht kommerziellen Vervielfältigung und Nutzung von Werken. Er ist der Meinung, wir haben einen Passus drin, der sagt, die Kopierbarkeit ließe sich im Internet und der digitalen Zeit nicht sinnvoll beschränken. Und er ist der Meinung, dass dieser Passus als Argument rausfallen sollte, weil das schlecht für die Öffentlichkeit wäre. Okay. Kann man auch ganz neutral sehen, in dem Sinne ist es letztendlich eine formelle Anpassung nur. Dann noch haben wir hier noch stehen, den PA649 von Jens Seitenbusch. Keinen Sonderstatus von Software im Urheberrecht. Der Antrag von Jens ist im Prinzip nur eine Erweiterung um den Passus für Software, dass wir Software nicht gesondert behandeln sollen im Urheberrecht und deckt sich im Grunde auch damit, was in meinen anderen Anträgen soweit drinsteht. Also Software wollen wir ebenso wie andere Werke als normales Werk in Anführungszeichen begreifen und dafür keine unnötigen Sonderregelungen schaffen. Gut, dann würde ich sagen, nochmal ein Aufruf an alle. Wir haben hier auch ein paar andere Programmanträge vorgestellt. Jedem ist natürlich die Möglichkeit gegeben, seinen Antrag bei uns vorzustellen. Wir freuen uns darauf, denn wir wollen ja auch durchaus auch kontroverse Anträge haben. Bei dem Juribis zum Beispiel fehlt uns da vielleicht auch ein bisschen Wissen. Deswegen gilt also für jeden, der möchte, möge sich bitte einfach ans Krähennest wenden. Alle Teamkontaktdaten findet ihr unter www.krähennest-podcast.de. Da könnt ihr euch an uns wenden und wir machen einen Podcast mit einer guten Erklärung dazu, so dass euer Antrag zumindest über diesen Kanal noch ein bisschen mehr Öffentlichkeit erfahren kann. Und dann würde ich sagen, Daniel, ich danke dir für die Vorstellung des Antrags, gerade weil es ja auch ein Kernthema der Piratenpartei ist, und würde sagen, dann beenden wir uns für heute Abend zur Ruhe. Ja, ich danke ebenfalls. Tschüss. Ciao. Intro und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.